Es geht ganz schnell über das Meer. Und aufgestellt am Eingang und her. Skelett, Skelett, die alte Macht. Skelett, Skelett, der Schreck in der Nacht. Skelett, Skelett, die alte Macht. Skelett, Skelett, der Schreck in der Nacht. Viele standen sich an der Bewegung an. Zusammen halt die Sonne von und an. Keine Schade und uniformiert. Waren wir schnell als Nazis aktiviert. Skelett, Skelett, die vereinte Macht. Skelett, Skelett, der Schreck in der Nacht. Skelett, Skelett, die vereinte Macht. Skelett, Skelett, der Schreck in der Nacht. Yeah.